Wie gesagt, wir befassen uns heute Abend mit den verschiedenen Strömungen der Opposition in der DDR. Eine allerdings, die kommt nicht zu Wort, das ist die SDP, die Sozialdemokratische Partei. Da hatten wir in der letzten Sendung ein längeres Interview und Steffen Reiche ist in der letzten Zeit medienmäßig genug herumgereicht worden. Zunächst befassen wir uns heute Abend mit dem demokratischen Aufbruch. Eppelmann-Gruppe trifft sich am Sonntag, konnte man am Samstag in der Westberliner Morgenpost lesen und die ist ja bekanntlich immer gut informiert. Das Ergebnis dieses Treffens wurde heute bekannt, eine Partei. Circa 200 Teilnehmer des Sonntagstreffens des demokratischen Aufbruchs beschlossen bis zum Frühsommer 1990 die Partei Demokratischer Aufbruch sozial-ökologisch zu gründen. Als Vorsitzenden wählten sie in geheimer Wahl nicht Rainer Eppelmann, sondern den Rostocker Rechtsanwalt Wolfgang Schnur. Wir fragten trotzdem Rainer Eppelmann nach den Zielen dieser neuen Partei. Haben sich in Ostberlin Vertreter des demokratischen Aufbruchs getroffen. 200 Teilnehmer waren dort und die haben beschlossen, bis spätestens Mai 1990 eine politische Partei zu gründen, den demokratischen Aufbruch. Neben der SDP ist dies nun die zweite Initiative zur Gründung einer Partei. Was hat Sie dazu veranlasst? Die Überlegung, dass das Erarbeiten von Konzepten, das Miteinander reden, das Austauschen von Vorschlägen und Gedanken oder auch Bauchschmerzen. Das eine ist, dass das Ganze aber auch in politische Kraft umgesetzt werden muss, damit es dann mit dem Dialog nicht zu Ende ist, sondern dass dann das eigentliche politische Arbeiten erst losgeht, das Umsetzen in die Wirklichkeit. Und dazu meinten wir, reichen Kommunikationsgruppen allein nicht aus, die Konzepte erarbeiten und vorstellen, sondern dann muss auch überlegt werden, wie bei klaren personellen Strukturen und großer Verbindlichkeit erarbeitete Konzepte in Gespräche mit eingebracht und dann auch umgesetzt werden. Also das sind die Vorteile dann einer Partei, die klaren Strukturen auch. Welchen Unterschied sehen Sie denn zur SDP? Ja, wenn ich das richtig sehe, sind die Mitglieder der SDP eindeutig auf sozialdemokratische Traditionen festgelegt. Das ist eine Chance. Man hat da einen sehr überblickbaren, klar zu umreißenden Raum, aber es hat eben auch einen Nachteil, und zwar, dass eine ganze Reihe von Menschen ausgegrenzt werden, für die sozialdemokratische Tradition nicht alles ist oder gar nicht ist. Ich habe also den Eindruck, von einer inhaltlichen Programmatik her wird bei uns mehr gestritten werden müssen als in der SDP, weil wir unterschiedlicher sind. Der demokratische Aufbruch bemüht sich um eine enge Zusammenarbeit mit allen demokratischen Organisationen und Parteien. Schließt das eigentlich auch die SED mit ein? Ja, sicher. Bisher gibt es bei uns sogar eine ganze Reihe von SED-Mitgliedern, die bei uns mitarbeiten. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit der Bereitschaftserklärung zur Mitgliedschaft werden wird. Wir sehen da aber zunächst keine Probleme, sofern diejenigen zu unseren Grundprämissen. Demokratisch, sozial, ökologisch und gewaltfrei ja sagen können. Würden Sie denn auch eine Doppelmitgliedschaft zulassen? Wir haben darüber noch nicht ausdiskutiert. In kleineren Gruppen ist darüber schon geredet worden. Es gibt eine Menge, die sich das vorstellen können. Auf welchen wirtschaftspolitischen Vorstellungen basiert nun Ihre zukünftige Partei? Tendieren Sie eher zur sozialen Marktwirtschaft oder zur Reformierung des eher bestehenden? Wir neigen dazu, pluralistischen Eigentumsformen den Vorrang zu geben, das heißt nicht nur eine, weil wir den Eindruck haben, die entscheidende Frage ist nicht das Entweder-Oder, sondern dass es unterschiedliche Möglichkeiten geben muss, etwa in der Art, dass Grundmittelindustrien oder Großbetriebe in konkret behaftbarem Staatseigen oder gesellschaftlichem Eigentum sind, dass es aber auch einen sehr viel stärker herauszubildenden Mittelstand gibt, der für den Bedarf der Bevölkerung da ist, viel stärker auch finanziell motiviert werden muss, als das bisher der Fall gewesen ist und vor allen Dingen von seinen steuerlichen und lohnmäßigen Benachteiligungen befreit werden muss. Ein Problem bei solchen wirtschaftspolitischen Überlegungen besteht ja auch immer in der Arbeitsplatzgarantie. Bei einer Lockerung auch oder ein bisschen weggehen von der Planwirtschaft kann ja im Grunde genommen niemand mehr einen Arbeitsplatz garantieren. Denken Sie, dass die DDR-Bürger dafür Verständnis haben werden? Das wird abzusehen, ob der DDR-Bürger dafür Verständnis hat, wobei ich nochmal eindeutig sagen möchte, dass es Dinge gibt in der 40-jährigen Geschichte unserer DDR, die wir gerne beerben möchten, auf die wir nicht verzichten möchten, wenn es irgend möglich ist. Und eines dieser Fundamente, das wir eigentlich nicht verlassen wollen, ist die soziale Sicherheit. Ich kann mir vorstellen, dass DDR-Bürger bereit sind, sich auf einen etwas bescheideneren Wohlstand einzulassen, wenn sie wissen, warum. Vielleicht für die soziale Sicherheit, vielleicht dafür, dass unsere Industrie dann, wenn sie funktioniert und effizient ist, nicht nur gewinnorientiert arbeitet, sondern in stärkerem Maße auch ökologisch, um nur einfach zwei Beispiele zu benennen. Also ich meine, die Alternative, zumindest mittelfristig für zwei deutsche Staaten in Europa, kann das sein, wenn sie eine gesellschaftliche Alternative zueinander sind. Nun hat ja schon heute der westdeutsche Arbeitgeberpräsident Moormann angekündigt, dass sich die DDR ja ganz hervorragend für westdeutsches Kapital eigne. Voraussetzung ist natürlich Privateigentum. Was sagen Sie denn zu solchen Angeboten? Ja, dazu möchte ich im Augenblick gar nicht sagen. Da habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Das möchte ich den Leuten überlassen, die Ökonomen bei uns sind, dass unsere Wirtschaft Möglichkeiten braucht, um ganz anders zu funktionieren, als das zumindest in den letzten Jahren gewesen ist, das ist mir deutlich. Ich bezweifle, ob es da ein Allheilmittel gibt, habe aber auch den Eindruck, dass unsere auch ökonomische Situation günstiger als die der Ungarn ist und viel, viel besser als die der Polen ist, sodass also, wenn der Prozess der gesellschaftlichen Reform bei uns tatsächlich greift, ich auch die große Hoffnung habe, dass es ökonomisch und dann auch ökologisch vorangeht. Herr Eppelmann, ich danke Ihnen für das kurze Interview. Im September diesen Jahres fand in Böhlen ein Treffen von Vertretern verschiedener sozialistischer Tendenzen, darunter auch Christen und Marxisten, statt. Auch Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei sollen anwesend gewesen sein. Die Teilnehmer des Treffens berieten angesichts der wirtschaftlichen Stagnation und der sich entwickelnden politischen Krise in der DDR über die Notwendigkeit einer tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Umgestaltung. Dort in Böhlen wurde dann auch die Böhlener Plattform verabschiedet, ein Appell für eine vereinigte Linke in der DDR. Im Unterschied zum neuen Forum blieben die Initiatoren der Böhlener Plattform zunächst anonym. Sie begründeten es damit, dass bei ihnen Gruppen aus Betrieben, Leute aus der SED mitarbeiten, die nicht gefährdet werden sollten. Ende November nun soll es ein DDR-weites Treffen der Böhlener geben. Radio Glasnost bekam nun ein Interview mit Herbert Mislitz, der als Vertreter der demokratischen Sozialisten die Vereinigte Linke mit unterstützt. Das Interview war allerdings so lang, dass wir uns denn doch gezwungen sahen, es zu kürzen. Wir bitten bei den Machern um Verständnis. Warum wollen sich die demokratischen Sozialistinnen an einer Konferenz zur Gründung einer Vereinigten Linken beteiligen? Nun, die Gruppe demokratischer Sozialisten ist da, wie der Name schon sagt, natürlich ausgerichtet darauf, sich für einen Sozialismus zu engagieren, und da sind hier natürlich die Linken, gehören sie zu den linken Gruppen mit dazu, und ich bin davon überzeugt, dass gerade in der letzten Zeit so ziemlich alle linken Gruppen immer mehr zu der Überzeugung gelangt sind, dass eine konstruktive Veränderung in diesem Land mit einer klaren sozialistischen Tendenz, ein Weg mit einer klaren sozialistischen Tendenz, nur über Bündnisse erreicht werden kann, über Bündnisse der Linken. Und darum geht es. Und wir sind dieses Bündnis zunächst mit eingegangen, wir sind dazu bereit und werden uns natürlich auch aktiv an diesem gesamten Prozess denn mit einbringen. Das Treffen in Böhlen war ja noch konspirativ, das scheint sich jetzt geändert zu haben. Es ging ja auch darum, dass eine solche Konferenz, wie sie hier angeregt werden soll, ein solches Arbeitstreffen, lässt sich ja nicht konspirativ durchziehen. Hier ist es natürlich notwendig, öffentlich arbeitende Gruppen zu finden, in die Pflicht zu nehmen sozusagen, die sich also verpflichten, ein solches Treffen konkret mit Inhalten zu versehen, dazu einzuladen. Und das ist auch passiert, die Gruppe Gegenstimmen zum Beispiel oder auch die Umweltbibliothek oder auch eben die Gruppe demokratischer Sozialisten und viele Einzelne haben sich gefunden in einer Koordinierungsgruppe, um ein solches Treffen vorzubereiten und dazu öffentlich einzuladen. Und das halte ich für sehr konstruktiv. Die meisten Oppositionsgruppen, die sich jetzt neu gegründet haben, beschränken ihre Forderungen auf den politischen und kulturellen Bereich, fordern im Wesentlichen eine Demokratisierung des Staates. Die Böhner haben erstmals eine Aussage zu den Betrieben gemacht. In ihrer Erklärung vom 12. Oktober steht der Satz: Jetzt ist es am wichtigsten, dass die Impulse für eine Erneuerung unserer Gesellschaft von den Betrieben ausgeht. Ist denn auch unter den Arbeitern etwas in Gang gekommen? Wir gehen schon davon aus, dass also Marxens alter Satz, die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein. Natürlich der Zeit entsprechend heute insofern eine Ergänzung gebraucht, dass also sich die Intelligenz, Künstler, Wissenschaftler, Angestellte und so weiter, dass alle die natürlich sich an die Seite der Arbeiter stellen, an der Seite der Arbeiter zu finden sind und von daher natürlich hier dass das Werk der Arbeiter nicht mehr ganz so losgelöst ist oder so losgelöst zu betrachten ist von den gesamten gesellschaftlichen Prozessen. Und in Betrieben selbst ist natürlich einiges in Gang gekommen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass hier die ersten Vorbereitungen laufen, in verschiedenen Betrieben Initiativen zu bilden, diese allgemeine Aufbruchstimmung zur Gewährleistung von gut arbeitenden Betriebsräten, die zunächst erstmal als Provisorium natürlich gestellt werden müssen. Und es ist ja auch eine der Forderungen mit der Böhner Freunde, einen Kongress einzuberufen, einen Kongress der Werktätigen einzuberufen, auf dem dann Werktätige ihre Fragen besprechen, ihr die gesamte gesellschaftliche Situation versuchen zu analysieren und da heraus wieder ihre Delegierten für eine breite Reformregierung wählen. Am 11. Oktober kam ja die inzwischen arg strapazierte Einlenkungserklärung des Politbüros heraus. Als Antwort erschien sofort eine Erklärung aus der linken Böhner Richtung. Welches sind die dringendsten Forderungen? Das ist schwierig, weil im Grunde genommen alle Forderungen sehr dringend sind und man nicht eine Forderung herausgreifen kann, ohne den Gesamtkontext hier zu betrachten. Und diese Forderungen erstrecken sich über 2,5 Seiten, wenn es um Sofortmaßnahmen geht. Da sind noch nicht mal alle Forderungen verankert, die sich daraus entwickeln. Ich will nur kurz stichpunktartig umreißen, um was es geht. Und leider reicht die Zeit nicht aus, um dieses auch zu begründen ausführlich, was mir sehr notwendig erscheint. Aber eins hatte ich vorhin schon benannt, es geht natürlich ganz klar um eine Bildung einer neuen politischen Führung und einer zeitlich befristeten Übergangsregierung, die sich ganz klar einsetzen muss für die Einstellung der Pressezensur und die sofortige Demokratisierung der gesamten Medien. Das heißt, dass sie unter öffentlicher Kontrolle kommen. Es geht zum Beispiel um die Legalisierung des neuen Forums und für alle anderen Gruppen auch, die sich für eine sozialistische Demokratie einsetzen. Es geht um Gewährung auch der freien und öffentlichen Diskussion in allen gesellschaftlichen Organisationen und Parteien. Und insbesondere ein ganz wesentlicher Punkt wird natürlich sein, die Veröffentlichung aller Daten und Informationen über den tatsächlichen Zustand eben von Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist nochmal im Einzelnen aufgeschlüsselt, welche Punkte das betrifft. Das brauchen wir hier nicht näher jetzt auszuführen. Es geht um die klare Erteilung, sofortige Möglichkeit von Reisegenehmigungen an jeden Bürger für alle Länder. Das scheint ein sehr wesentlicher Punkt zu sein. Es geht natürlich dann in dem Zusammenhang auch um das klare Rückkehrangebot an alle ausgereiste und ausgebürgerten ehemaligen DDR-Bürger ohne Einschränkung. Es geht, und das ist einer der wesentlichen Punkte, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, um die Einberufung eines regierungsunabhängigen Kongresses der Werktätigen, wo die verschiedensten Fragen beraten werden müssen, zum Beispiel der wirtschaftlichen, politischen Situation in der DDR. Es geht um die Erarbeitung auf einen solchen Kongress von Maßnahmen zur Durchführung einer radikalen Demokratisierung aller Lebensbereiche der Gesellschaft, einschließlich der Gewerkschaften. Dort müsste diese Diskussion, von der ich vorhin gesprochen habe, auch hin. Und nur dort wird es hier auch dann die entsprechenden Lösungsmöglichkeiten geben. Und es geht natürlich auch um die Erarbeitung von Maßnahmen zur Sicherung des Lebensstandards und der sozialen Errungenschaften des Volkes. Denn es ist ja in der Tat so, das sollte man auch nicht übersehen, dass es in diesem Land soziale Errungenschaften gibt. Und es muss natürlich genau geprüft werden, welche davon gehalten werden können, welche ausgebaut werden müssen und welche im Grunde genommen gar keine sozialen Errungenschaften sind, sondern einfach nur Ausdruck einer Herrschaftsstruktur, die keineswegs den Anspruch des Sozialismus für sich in Anspruch nehmen kann. Ja, da gibt es also praktisch noch einen kurzen Katalog zu Sofortmaßnahmen einer konsequenten Reformregierung. Was sollte eine solche Regierung tun? Hier ist natürlich klar verankert, eine radikale Verfassungs- und Gesellschaftsreform, eben im Geiste eines freiheitlichen und demokratischen Sozialismus. Es geht ganz klar um die Selbstbestimmung der Produzenten, in Übereinstimmung natürlich mit der realen Vergesellschaftung der gesamten ökonomischen Tätigkeit und natürlich die ganze Frage des Umweltschutzes. Es geht um den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft. Hier müssen langfristige Pläne angelegt werden und Sofortmaßnahmen entwickelt werden. Wir brauchen uns doch nur mal die ganzen Dreckschleudern in Leuna und Bitterfeld ansehen. Was sind hier überhaupt für Produktions- und Lebensverhältnisse? Wenn sich da nichts ändert, muss man die Buden wohl dicht machen. Ich weiß es noch nicht konkret, was es hier für Möglichkeiten gibt, aber da muss sich sofort etwas ändern. Es geht um eine konsequente Wirtschaftsreform und die kompromisslose Durchsetzung der betrieblichen Selbstverwaltung der Werktätigen. Da gibt es, denke ich, keinen Weg vorbei. Eine solche betriebliche Selbstverwaltung ist die Hauptform und eine Grundlage für die Weiterentwicklung staatlichen Eigentums in Richtung Vergesellschaftung. Und also ein wesentlicher Punkt scheint mir noch zu sein, die Untersuchung eben der stalinistischen Verbrechen in der DDR und ihre konsequente Aufarbeitung sowie natürlich die Rehabilitierung und Entschädigung aller Opfer. Das sind erstmal vielleicht so ein paar Auszüge, ein paar Stichpunkte zu dem, um was es geht. Und diese Punkte bilden meiner Ansicht nach den einzigen Rahmen, wenn dieses Land einen Weg in Richtung Sozialismus gehen will. Alles andere ist Zuflickerei und hilft uns, denke ich, überhaupt nicht weiter. Welche Möglichkeiten seht ihr, diesen Katalog von Sofortmaßnahmen praktisch umzusetzen? Solche Sofortmaßnahmen können natürlich nur durchgesetzt werden, wenn sie eine breite Resonanz finden, insbesondere in den Betrieben. Und ich habe vorhin auch schon erzählt, dass es ja die ersten Betriebsräte, die Arbeit begonnen haben, sich jetzt also praktisch auch in den Betrieben in gewisser Hinsicht zu profilieren. Es ist ja ohnehin bekannt, dass also in einigen Betrieben herrscht so etwas wie eine akute Streikbereitschaft, wenn es darum geht, also ihnen Blockaden in den Weg zu legen, den sie selbst gehen wollen. Die brauchen natürlich die Unterstützung von den Wissenschaftlern und eben den Menschen aus allen anderen Bereichen. Das Problem entwickelt sich hier nur, dass wir nicht konkret sagen können und wollen, in einer Woche wird gestreikt, in einer Woche gibt es eine Massendemonstration. Das muss, denke ich, also von der Tagespolitik abhängig gemacht werden, wie jetzt am besten solche Forderungen durchgesetzt werden können. Wie sind denn die Betriebsräte, von denen du eben gesprochen hast, zustande gekommen? Diese Betriebsräte sind schon zustande gekommen aus der Initiative von unabhängigen Betriebsgruppen. Das heißt, es sind also auch Werktätige dort drin verankert, die seit Jahren konspirativ gearbeitet haben. Aus ihren ganzen Detailerfahrungen das Allgemeine versucht haben herauszukristallisieren, um dann die nötigen Veränderungsschritte aufzuzeigen. Es ist jetzt so, dass diese Arbeit beginnt, dass Betriebsräte sich bilden, sozusagen als Übergang, die zunächst erstmal die Aufgabe haben, in der Belegschaft bei den Betrieben populäre Forderungen und ihre Forderungen populär zu vertreten, um überhaupt erstmal eine Basis zu haben. Und aus dieser Basis heraus wird dann sich der eigentliche Betriebsrat bilden und werden auch versuchen, die Form der Selbstverwaltung zu verwirklichen. Hinzu kommt natürlich nach wie vor die Diskussion um die Gewerkschaftsarbeit. Ist eine Gewerkschaft wie der FDGB überhaupt reformierbar? Oder ist es nicht viel sinnvoller, einen Pendant dazu zu entwickeln, eine neue Gewerkschaft ins Leben zu rufen? Es kommen auch hin und wieder die Diskussionsstränge auf, ob nicht generell Gewerkschaftspluralität gefordert werden müsse. Das ist alles noch im Streit begriffen. Hier gibt es noch keine Einigung. Wird es vielleicht auch gar nicht so schnell geben. Muss auch nicht unbedingt sein. Wir werden sehen, wie sich hier die Diskussion entwickelt. Es ist auch so, dass also zum Beispiel aus dem Bereich Journalistik jetzt einige Studentinnen in die Betriebe gehen, um hier die Betriebszeitung mit in Beschlag zu nehmen, um also solche Gruppen mit uns zu unterstützen, dass nicht also alle Aufrufe, dass alle Diskussionsprojekte jetzt über Flugblätter dort kursieren müssen. Hier müssen wir sehen, inwieweit also die vorhandenen Strukturen genutzt werden können. Eins ist jedenfalls sicher, ich bin mir jedenfalls da ziemlich sicher, dass die Politbürokratie, die es ja nach wie vor gibt, keineswegs ein Interesse daran haben kann, dass solche Projekte zur Durchsetzung kommen. Und hier wird es natürlich Konfrontationen geben. Wo liegen deiner Meinung nach die Ursachen für diese zu erwartenden Konfrontationen? Ja, natürlich, mit Konfrontation ist zu rechnen, weil ein Politbüro ja nicht so klug ist, dass er sagen, wir wollen den Sozialismus mit allen anderen zusammen und deswegen werden wir jetzt zurücktreten und uns aus den Regierungsgeschäften rausnehmen. Das wird ein Politbüro nicht tun. Es wird zu keiner Öffnung so schnell kommen, wenn es um die ganzen Fragen Aufklärung der stalinistischen Verbrechen geht, wenn es um die ganze Frage Aufklärung der Verbrechen, die auch von einem Ministerium für Staatssicherheit begangen worden geht und so weiter und so fort. Da wird es nicht so schnell zu Öffnungen kommen. Diese müssen aber auch gefordert werden. Hier werden sich ganz klare Konfrontationsschienen entwickeln und wie der konkrete Aktionsrat aussieht, wie diese Konfrontationen sich gestalten werden, ist dann von der jeweiligen Situation abhängig. Ich erlebe es momentan, dass die Linke sich jetzt erst langsam kennenlernt. Viele Fragen konnten noch nicht diskutiert werden und auch eine breite Basis ist noch nicht erreicht. Welche Bündnisse werdet ihr denn eingehen? Ich halte diese Einleitung deiner Frage nicht für ganz richtig. Es ist so, dass ich in der Tat viele Linke jetzt kennengelernt haben, linke Gruppen, und dieser Prozess wird sich natürlich noch weiter vervollkommnen, wenn man so will. Es ist so, dass also auch klare Inhalte benannt wurden, sie diskutiert werden, dass es an verschiedenen Punkten schon Einigungen gibt. Es ist auch so, dass eine Basis vorhanden ist. Ich habe jetzt in Leipzig gehört, und da liegt das eigentliche Problem, wenn die Böllner Freunde klare Ansprechpartner gehabt hätten, wo sich Leute hinwenden können, hätten sie weitaus mehr als das neue Forum. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das in Leipzig gehört von Leuten vom neuen Forum, von linken Leuten. Und hier kommen wir auch schon auf die Bündnisfrage zu sprechen. Es ist ja in der Tat so, dass also im neuen Forum gibt es ein linkes Potenzial. Es gibt Menschen dort, die sich klar für einen Sozialismus einsetzen. Und die sind genauso natürlich aufgerufen, sich an einem Projekt der Vereinigten Linken zu beteiligen. Sie müssen ja deswegen nicht das neue Forum verlassen. Das neue Forum versteht sich selbst als Sammlungsbewegung, wo verschiedene Positionen aufeinanderprallen, als Streitplattform, die öffentlich legalisiert, sich um Perspektiven für dieses Land Gedanken macht. Und das halte ich auch für notwendig für dieses Land, für diese gesamte Gesellschaft. Und ich sehe da überhaupt kein Problem, jetzt eine Zusammenarbeitsform nicht zu entwickeln. Die Linken sind dort verankert. Soweit also das Interview mit Herbert Meslitz, Vereinigte Linke. Ende November soll ein DDR-weites offenes Arbeitstreffen der Vereinigten Linken stattfinden. Kontakt mit der Koordinierungsgruppe des Treffens kann über die Postadresse der Umweltbibliothek oder auch direkt dort aufgenommen werden. Die Umweltbibliothek ist in der Kriebenowstraße 16 in Berlin. Was sich zurzeit in den Betrieben der DDR tut, ist in der Tat höchst spannend. Da kursierte letzte Woche die Meldung, im Teltower VEB Geräte und Regelwerk Wilhelm Pieck habe sich die unabhängige Betriebsgewerkschaft Reform gegründet. Ganze Abteilungen seien aus dem FDGB ausgetreten. ADN dementierte flugs und sprach von ganzen 12 Mitarbeitern, die den FDGB verlassen hätten. 12 Mitarbeiter, so konterte Ralf Börner, Sprecher von Reform, seien es allein in einer Abteilung gewesen. Und obgleich Dialog auf der Tagesordnung steht, wurde Börner zu einer überraschenden Dienstverpflichtung nach Bulgarien abgerufen, wie man heute im Spiegel lesen konnte. Nichtsdestotrotz wurde heute Abend auch in Leipzig der Gründungsaufruf der unabhängigen Betriebsgewerkschaft Reform verteilt. In dem Aufruf werden Eigenständigkeit der Betriebe, freie Entfaltungsmöglichkeiten für Initiativen der Werktätigen, Mitbestimmung der Gewerkschaften in den Betrieben sowie das Streikrecht gefordert. Wörtlich heißt es in dem in Leipzig in großer Anzahl verbreiteten Aufruf, in der Gewissheit, dass der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund nicht die Interessen der Mehrheit der Werktätigen in der DDR wahrnimmt, nicht ihr Vertrauen genießt und sich stattdessen als Bündnispartner der SED begreift, haben wir, Mitarbeiter im VEB Geräte und Regelwerk Teltow, beschlossen, aus dem FDGB auszutreten und die unabhängige Betriebsgewerkschaft Reform zu gründen. Nun, auch hat sich beim FDGB so einiges getan. Harry Tisch stellte ja heute beim Bundesvorstand die Vertrauensfrage, doch die Beantwortung wurde verschoben auf später, nach der nächsten ZK-Sitzung. Am 17.11. sind wir dann schlauer. So. Bitte versuchen Sie nicht mehr in die Kirche reinzukommen, sie ist voll. Bitte gehen Sie, wenn Sie vor der Kirche stehen, entweder auf den Platz, der vor der Kirche ist, oder in die Seitenstraße, die rechts neben der Kirche ist, also in Richtung Kaufhalle. Dort sind Lautsprecher installiert, Sie hören, denke ich, genügend. Nun, diese Durchsagen hört man zurzeit Land auf, Land ab aus vielen Kirchen. Diese hier erklang, ich glaube, am vergangenen Donnerstag in der Erlöserkirche. Dort stellte sich das neue Forum dem Publikum. Über 2000 Neugierige drängten sich in die Kirche und über 200 vor der Kirche und stellten schriftlich ihre Fragen ans Podium. Unter anderem übrigens auch eine an Bärbel Bohley, warum sie denn wohl Wolf Biermann eingeladen habe, dass er am 4.11. zur großen Demonstration in Ost-Berlin auftreten solle, was ja bekanntermaßen von staatlicher Seite abgelehnt wurde. Nun, Bärbel Bohley meinte, Wolf Biermann sei schließlich der Liedermacher ihrer Generation, das sei eben nicht Stefan Kraftcheck. Mittlerweile sind über 100.000 Unterschriften auf den Aufruf des neuen Forums zusammengekommen. Dieter Rulf unterhielt sich mit Reinhard Schuld vom neuen Forum in Ost-Berlin über die weitere Arbeit des neuen Forums. Reinhard Schuld, 300.000 demonstrierten in Leipzig, 10.000 in anderen Städten der DDR. Es scheint ja so, als würde nicht nur die Staatsmacht, sondern auch die Opposition von der Entwicklung überrollt. An die 100.000 haben sich in die Listen des neuen Forums eingetragen, doch ist der Kreis der Aktiven und der Sprecher noch sehr klein. Wie könnt ihr denn und wie wollt ihr dem begegnen? Also wir sind jetzt dabei, unsere Strukturen aufzubauen. Das heißt, dass es zunehmend also Wohnbezirksgruppen gibt, in allen, zum Beispiel in Berlin, in vielen Stadtbezirken, beziehungsweise Themengruppen anfangen zu arbeiten, dass Bezirkstreffen stattfinden, also Kontaktpersonentreffen auf DDR-Ebene ja schon das erste Kontakttreffen stattgefunden hat. Am 11. November die erste Nummer des Infoblattes herauskommen wird und am 11. November beim DDR-weiten Kontakttreffen also auch die vorläufige Struktur beschlossen und verabschiedet werden wird. Also wir sind dabei, jetzt die Vereinigung organisatorisch irgendwie erstmal aufzubauen und den Diskussionsprozess in Gang zu bringen. Kann man denn schon sowas wie einen gemeinsamen Nenner resümieren? Also was sind die dringendsten Probleme, womit die Leute, die sich jetzt beim neuen Forum engagieren, beschäftigen? Also die sind sehr, die Zeit ist also wirklich sehr weit. Wir fangen jetzt an, die Lehrer sich zu organisieren, also speziell Volksbildung wird Bildung wird ein ganz wichtiges Thema werden. Ganz Frage von Medienpolitik, also Herausgabe von eigenen Publikationen, das ist ein ganz wichtiges Thema, also die Möglichkeit, sich selber äußern zu können. Ökologie wird und Umbau der Wirtschaft ist eben sehr wichtigen Themen, aber natürlich auch in erster Linie die ganze Frage der Absicherung oder die selbstständige Absicherung von demokratischen Freiheiten, auch natürlich Reform des Strafrechts, Strafprozessrechts, wo unter ja, viele doch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in diesem Land hier gelitten haben, bis hin zum Thema natürlich auch der Aufarbeitung der Geschichte der DDR. Denn auch hier ist eine Menge weißer Flecken, ungeklärter Fälle und Probleme, gerade in den 50er Jahren, aber auch Personen, die rehabilitiert werden müssen. Denkt hier nur an Baro, Habermann, Walter Janka und andere. Es fällt auf, dass das neue Forum, aber auch die anderen oppositionellen Gruppen in den letzten Tagen und Wochen ja vornehmlich mit Forderungen nach Verwirklichung von Menschenrechten an die Öffentlichkeit getreten sind. Die Bereiche, wo man aber schwere Mängel spürt, sind die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen. Wer könnte die denn formulieren und wie sollten die aussehen? Ja, also zur Wirtschafts- und Sozialvorstellung hatte das neue Forum gleich so in seinem ersten Papier bzw. auch in anderen Papieren nur sehr vorsichtig sich geäußert und nur sehr grob, also von der allgemeinen Vorstellung eines ökologischen Umbaus dieser Wirtschaft und dass der Umbau der Wirtschaft nicht zu einer sozialen Differenzierung oder Ausgrenzung führen darf. Wir sind der Meinung, es wird wirklich einen breiten gesellschaftlichen Diskussionsprozess bedarf, bevor man hier voreilig irgendwelche Parolen durch die Welt schießt, die vielleicht nett ankommen, aber für meine Begriffe wirklich kein Wirtschaftsprogramm da sind, dann sind, weil sie auf keinen Kenntnissen oder Informationen oder Erfahrungen über diese Wirtschaft wirklich dann beruhen. Also diese ist wirklich der schwierigste Bereich. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen die Vorbilder Polen und Ungarn vor uns, wo man zu schnell mit westlichen Krediten versucht hat, diese Wirtschaft irgendwie am Leben zu erhalten und in den Griff zu halten und dafür umso schneller eigentlich die Wirtschaft mit ruiniert hat. Ja, aber ist das nicht genau das Problem, was jetzt auf die DDR zukommt, dass zum einen hier natürlich im Westen schon über Kredite und Wirtschaftshilfe gesprochen wird, auf der anderen Seite immer gesagt wird, dass die wirtschaftliche Lage im Lande eine der haupttreibenden Faktoren der Veränderungsprozesse war, aber man eigentlich über keine konkreten Daten verfügt, wo da anzusetzen ist, wie die Reformen aussehen könnten. Mit den anderen Krediten hat natürlich auch einen Pferdefuß. Wenn jetzt hier speziell also von der SED sehr viel die Frage von Leistung und Konsum mit in die Diskussion gebracht wird und die Frage von westlichen Krediten, besteht hier natürlich auch der Versuch nach unserer Ansicht, dass die SED die gesellschaftliche Protestbewegung versuchen will abzuschwächen, indem sie größere Mengen Konsum mit westlichen Krediten versucht hier in die Läden zu bringen. Also diesen Versuch haben die Ungarn auch schon vor 15 Jahren gemacht, dass also die ungarische KP versuchte, mit diesem Wohlstand auf Pump die Bevölkerung zu beruhigen. Und das sehe ich eigentlich die Gefahr, wenn jetzt hier zu schnell westliche Kredite eintreffen, die dann die Läden füllen. Also das versucht wird damit die gesellschaftliche Protestbewegung die Spitze zu nehmen. Ich denke aber, dass im Prinzip die Entwicklung aber schon so weit vorangeschritten ist und auch die Äußerungen in vielen öffentlichen Foren zeigen, dass den Menschen jetzt nicht in erster Linie nur um Luxus, um Wohlstand oder überhaupt um Befriedigung von Konsumbedürfnissen geht. Was im Bereich der Wirtschaftspolitik die Aufnahme von Krediten und damit die Befriedigung von Konsumbedürfnissen wäre, wäre ja auf politischer Ebene das, was jetzt schon zum Teil stattgefunden hat, eine Erweiterung der Reisemöglichkeiten und die Amnestie. Sind es denn Schritte in die richtige Richtung oder wird da mal wieder nur der Druck aus dem Kessel genommen? Ja, also bisher versucht für meine Begriffe, also die SED, mit dem Druck irgendwie klarzukommen. Natürlich ist eine Amnestie ein Schritt in die richtige Richtung, wobei also zu bedenken ist, dass man erstmal sehen muss, wie viele Leute fallen darunter. Ich bin auch gegen die Unterscheidung zwischen gewaltfreien und gewaltsamen Demonstranten, weil unter diesem Strafrecht und Strafprozessrecht man nicht mit einem fairen Prozess rechnen kann, solange dieses also nicht verändert worden ist. Und man also davon ausgehen muss, dass hier auch viele Möglichkeiten der Manipulation vorhanden sind. Und also bin deutlich für die Freilassung aller politischen Häftlinge. Ja, und die Frage der Reiseerleichterung, wenn also in dieser Reform oder Veränderung innerhalb dieses Landes nicht mehr herauskommt als Reiseerleichterung, dass die Menschen also fahren können, wird es weiterhin eine Fluchtbewegung geben. Denn die Leute hauen ja nicht ab, weil sie, also hauen nicht nur, weil sie nicht nach dem Westen können, sondern weil so viele Probleme auch politischer Art in diesem Land sind. Ich denke gerade auch zum Beispiel an die Situation in der Armee, dass also in dieser Volksarmee, so wie sie Leute hier erfahren, dahin gehen in diesem ja doch System halbfeudaler Strukturen und nach Kasten organisierter Hierarchie viele junge Menschen abhauen werden, wenn sie einen Einberufung in der Tasche haben. Also wenn in diesen Bereichen zum Beispiel Armee oder auch Volksbildung sich nichts grundlegend ändert, werden auch die Reiseerleichterungen den Leuten ja nicht das Leben versüßen. Das neue Forum, aber auch die anderen Gruppen haben hier eine ganze Reihe von Forderungen aufgestellt, wovon einzelne sehr langfristig, andere aber schneller verwirklichbar sind. Die Erweiterung der Reisemöglichkeiten, die Amnestie, waren ja sozusagen erste Zeichen von Seiten des Staates gegenüber der Opposition. Was wären denn jetzt die nächsten konkreten Signale, die ihr von der Regierung erwarten würdet? Die konkreten Signale wären Zulassung des neuen Forums und der anderen Oppositionsgruppen, die Öffnung der Medien, auch zur Selbstdarstellung für die Opposition, die Zulassung eigener Medien, ja, und eine gründliche Revision des politischen Strafrechts, Strafprozessrechts und wirklich eine Generalamnestie für politische Straftäter. Also die jetzt auch in den letzten Monaten noch inhaftiert worden sind und sicherlich auch ein Anfang des Umdenkens oder überhaupt des Lernens von Geschichte wäre, also wirklich die Rehabilitierung, also die Aufarbeitung von Geschichte hier in der DDR und die Rehabilitierung der Opfer des Stalinismus und Nachstalinismus. Was erwartest du dir denn von der ZK-Tagung Anfang November? Reinhard Schuld, neues Forum. Zum Thema Wehrdienst, was er ansprach, gibt es noch zwei Dinge nachzutragen. Erstens haben in Dresden Politiker die Bildung von Arbeitsgruppen und das unter anderem zum Wehrersatzdienst zugesagt. Und zweitens gibt es in Ostberlin jeden ersten und dritten Donnerstag eine öffentliche Beratung für Wehrdienstverweigerer. Und die ist in der Lesestube der französischen Friedrichstadtkirche auf dem Platz der Akademie. So, und alle Freunde des Jazz bitte ich an dieser Stelle um Verständnis dafür, dass wir leider etwas überziehen müssen. So ein Viertelstündchen wird es wohl noch dauern. Die aktuelle Situation erfordert ist, und da gibt es auch schon was Neues aus Ost-Berlin zu berichten. Zurzeit bewegt sich dort ein Demonstrationszug von ca. 2000 Leuten durch die Innenstadt, beziehungsweise vor ein paar Augenblicken bewegte er sich gar nicht mehr, sondern verharrte hinter dem Palast der Republik vor einer Polizeisperre. Auf Transparenten wird unter anderem Solidarität mit den politisch Verfolgten in der CSSR gefordert. Birmingham and Mobile, not the bad news. Smoking cigarettes and reefer, drinking coffee, blue. See the sun come up and jog, go down when it looks. Never get to know a woman, said to get in her jeans. Sometimes we make money, sometimes we don't know. 13 days with my. We'll be right back. come to your town, but it's easy to get out. Well, we've been to California, we've been to New York. Some think we're good, others think they do. Sometimes we might have it all. Gigi Gale, 13 Days. Als letzte in der Runde stellen wir nun die Bürgerbewegung Demokratie jetzt vor. Grundlage dieser Bürgerbewegung sind die Thesen für eine demokratische Umgestaltung in der DDR. Demokratie jetzt ist jedenfalls keine Partei, aber inhaltlich stärker strukturiert als zum Beispiel das Neue Forum, was ja auch keine Partei ist. Das behauptet jedenfalls einer, der es wissen müsste. Ein anderer, nämlich Ludwig Mehlhorn, stellte sich heute den Fragen unseres Reporters zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der einzelnen Gruppen. Ihr habt eine Bürgerbewegung Demokratie jetzt ins Leben gerufen in der DDR. Warum hat eure Gruppierung diesen Namen bekommen? Nach der Friedhofsruhe der letzten Jahre in der DDR schien es uns, dass die Atomisierung der Gesellschaft aufgebrochen werden muss und dass dies am ehesten geschehen kann durch eine möglichst breite Bürgerbewegung. Bürgerbewegung bedeutet, dass die Menschen sich in der Gesellschaft als handelnde Subjekte begreifen, dass sie politisch mündig werden, Stellung beziehen in den Fragen, die das Allgemeinwohl des Landes betreffen, dass diese Fragen kontrovers diskutiert werden müssen. Es geht uns also darum, vor allem einen innergesellschaftlichen Dialog in Gang zu setzen und zu strukturieren. Es heißt in eurem Aufruf, dass sich viele Menschen in der DDR nicht mehr durch die Nationale Front vertreten fühlen und dass ihr anstrebt ein Bündnis von Christen und kritischen Marxisten. Wollt ihr neben der Nationalen Front ein Bündnis zwischen diesen beiden Gruppierungen schaffen? Dass sich viele Menschen in der Nationalen Front nicht mehr vertreten fühlen, ist spätestens seit den Kommunalwahlen klar. Es gibt vielleicht sogar eine Mehrheit der DDR-Bevölkerung, die in den alten Strukturen keine Möglichkeit für sich sieht, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Wir glauben, dass es neue Formen gesellschaftlicher Mitverantwortung in unserem Lande bedarf. Worin seht ihr dabei die Unterschiede zu diesen anderen Plattformen, die sich jetzt gegründet haben, zum Neuen Forum, zur Vereinigten Linken, zur SDP? Gibt es da Überschneidungen? Wo liegen die Differenzen? Es gibt erstmal sehr viele personelle Überschneidungen. Ich sehe, was die Programmatik, die allgemeine Zielstellung dieser Gruppen anlangt, zumindest die, die ich kenne, also Neues Forum, Sozialdemokratische Partei, Demokratischer Aufbruch, Bürgerbewegung Demokratie jetzt, keinerlei substanzielle Unterschiede. Die Unterschiede liegen viel stärker in der Vorgehensweise, also im organisatorischen Ansatz. Und der ist natürlich bei einer Bürgerbewegung, die keine Unterschriften gesammelt hat, die keine Mitgliedschaft anstrebt, ein anderer als etwa bei der Sozialdemokratischen Partei, die über eine Mitgliedschaft, über ein Statut, ein Programm und dergleichen mehr verfügt. Bei uns können die Menschen also jeden Tag neu entscheiden, in welche Nähe oder Ferne sie sich zur Bürgerbewegung Demokratie jetzt begeben wollen. Was meint ihr mit neuem Aufruf bei den Thesen für die demokratische Umgestaltung mit der Trennung von Legislative und Exekutive? Hier geht es um die klassischen Formen der Gewaltenteilung im Staat. Wir brauchen frei gewählte Volksvertretungen. Wir brauchen von diesen Volksvertretungen gewählte Exekutiven, also Kreisräte, Bezirksräte bis hin zum Ministerrat. Und wir brauchen eine unabhängige Justiz. Das heißt, ihr wollt auch eigene Kandidaten für Wahlen aufstellen? Ob die Bürgerbewegung Demokratie jetzt eigene Kandidaten zu den Wahlen aufstellt, ist eine Sache, die keineswegs entschieden ist. Ich denke, wir sollten hier zu einem runden Tisch der oppositionellen Gruppierungen kommen und ein gemeinsames Wahlprogramm verabschieden und auch gemeinsame Kandidaten aufstellen, die für dieses Programm einstehen. Einige andere neue Bürgerinitiativen, zum Beispiel die Vereinigte Linke oder die Sozialdemokratische Partei, haben ja auch Vorstellungen im wirtschaftlichen Bereich. Die SDP möchte eine soziale Marktwirtschaft, die Vereinigte Linke eine Selbstverwaltungswirtschaft. Was will die Bürgerbewegung Demokratie jetzt auf wirtschaftlichem Gebiet? Eine endgültig formulierte Programmatik in dieser Frage haben wir nicht. Es ist aber klar, dass das bisherige System der zentralisierten Kommandowirtschaft nicht funktioniert. Dieses System hat seine Bewährungsprobe nicht bestanden und es ist uns allen klar, dass eine Reform erfolgen muss hin zu mehr Marktwirtschaft. Wir stellen uns vor, eine Vielfalt von Eigentumsformen, große Bereiche der Wirtschaft sollten sicherlich in staatlicher Hand bleiben, allerdings einer demokratischen Kontrolle unterworfen werden, einer größeren demokratischen Kontrolle, als das im Westen der Fall ist. Daneben muss es aber gleichberechtigte Chancen auch für Privatbetriebe, für genossenschaftliche Betriebe, kommunale Unternehmungen und anderes mehr geben. Was bedeutet das, wenn sich beide deutsche Staaten aufeinander zureformieren? Strebt ihr am Ende sowas wie eine Vereinheitlichung an, dass es ähnliche Strukturen in beiden deutschen Ländern am Ende gibt und dass es dann die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten so etwas Ähnliches dann ist wie zwischen der Bundesrepublik und Österreich, eine Konföderation möglich ist? Oder was strebt euch bei dieser Thematik an? Was habt ihr da im Sinne? Die Frage, wie die Deutschen in beiden Staaten in Zukunft miteinander umgehen, muss von den Menschen selbst entschieden werden und ausdiskutiert werden. Es geht nicht in erster Linie und schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt um Vereinigung oder gar Wiedervereinigung. Es geht um Selbstbestimmung auch für die Deutschen in der DDR. Wie dieses Selbstbestimmungsrecht verwirklicht wird, ist eine ganz andere Frage. Wir möchten, dass über diese Frage gesprochen wird, unter gewissen Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, zeitlichen und sachlichen Vorrang vor dieser Diskussion hat die Demokratisierung in der DDR. Mit anderen Worten, die Gesellschaft bei uns muss politische Subjekte herausbilden, die einen solchen Dialog über die Grenzen hin überhaupt erst führen können. Zweitens, eine Annäherung der beiden deutschen Staaten sollte nur im Rahmen des gesamteuropäischen Prozesses erfolgen, unter Berücksichtigung der Interessen aller KSZE-Staaten und insbesondere der unmittelbaren Nachbarn. Wir haben hier eine historisch-moralische Verpflichtung, dass von deutschem Boden nicht wieder eine Bedrohung ausgeht, nicht notwendig nur eine militärische Bedrohung, auch eine wirtschaftliche Machtkonzentration im Zentrum Europas kann für die Nachbarn gefährlich sein. Und drittens, diese Frage darf nur diskutiert werden, ohne dass in irgendeiner Phase dieses Prozesses die Oder-Neiße-Grenze in Frage gestellt wird. Diese Grenze muss unantastbar bleiben, wie alle anderen Grenzen in Europa auch. Die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt will ja auch heraustreten aus dem Feld der evangelischen Kirche in der DDR. Sie ist entstanden innerhalb evangelischer Kreise, aus dieser Gruppierung Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Welche Rolle seht ihr in Zukunft für die evangelische Kirche in der DDR? Viele der Gründungsmitglieder der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt haben in der Tat persönlich einen kirchlichen Hintergrund. Wir werden selbstverständlich auch weiter in der Kirche bleiben, auch Christen bleiben. Wir sind aber zugleich Bürger des Landes und die Dinge unserer Gesellschaft, die uns als Bürger des Landes interessieren, müssen wir in einer Öffentlichkeit außerhalb der Kirche ansprechen. Wir müssen also aus der Kirche heraustreten, sofern es um die Politik geht. Die Kirche selbst, die Kirche als Institution, werden wir auch in den kommenden Jahren brauchen. Hoffentlich nicht mehr so sehr als Schutzschirm, als einzigen Freiraum, in dem diskutiert werden kann. Es wird aber im Prozess der Umgestaltung zu Reibungen kommen, zu Missverständnissen kommen, zu Konflikten. Nicht nur zwischen oben und unten, sondern auch zwischen rivalisierenden Gruppen in der Gesellschaft, zwischen verschiedenen Interessen, die sich jetzt artikulieren werden. Und in diesem Prozess wird es echter Vermittler bedürfen. Und hier sehe ich für die Zukunft die größte Aufgabe der Kirche oder auch kirchlicher Vertreter, eine Vermittlerfunktion nachzukommen, eine solche Funktion wahrzunehmen, die deeskalierend wirkt in bestimmten Konfliktbereichen. So, das war es jetzt endgültig mit Radio Glasnost. Termine gibt es heute keine mehr, die werden ja neuerdings schon vom neuen Deutschland angekündigt, so wie die große Demonstration am 4. November in Ost-Berlin. Es wird auch in Leipzig eine angemeldete Demonstration geben vom neuen Forum am 18.11. Nachzutragen bleibt nur eins, wie angekündigt gibt es ja mittlerweile...